2. Hören Sie und sprechen Sie die fehlende Rolle im Dialog. Lesen Sie die Rolle im Arbeitsblatt auf der CD-ROM. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? In welcher Straße liegt das Hotel? Nein, Sie können mit der Straßenbahn 708 fahren, bis Marienplatz. Dann müssen Sie aber etwa 7 Minuten laufen. Das ist vielleicht besser. Hier ist ein Stadtplan für Sie. Auf Wiedersehen.